im Norden von Lateinamerika, gehörte zu den spanischen Kolonien, war eigentlich bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ein Agrarland, bis dann dort Erdöl entdeckt wurde, was auch zu einer Umwälzung in der sozialen Struktur führte. Also was vorher ein Bauernland war, wurde zu dem Land, was heutzutage die höchste Urbanisierungsrate in ganz Lateinamerika hat, 93% rum. Und außerdem wurden diese Reichtümer, die man aus dem Boden holen konnte im 20. Jahrhundert, nicht wirklich in eine Industrie, für eine Industrialisierung benutzt. Das heißt, sowohl die Landwirtschaft ist zusammengebrochen oder die ganze Bauernschaft ist abgewandert in die Großstädte und gleichzeitig konnte man dort aber keine formelle Arbeit finden, sondern was man jetzt zum Beispiel auf die Joblage, wenn man die schreiben würde, dann arbeiten ungefähr 50% der Venezolaner direkt oder indirekt für den Staat und bestimmt 40% der Venezolaner arbeiten irgendwie im Weiterverkauf von Produkten, die importiert werden durch die Erdöl-Dollars. Wodurch sozusagen sich eine Importwirtschaft aufgemacht hat. Unten hat man noch eine Karte, man kann sozusagen auch die Verteilung der venezolanischen Bevölkerung sehen. Also man sieht, dass auch der größte Teil des Landes an sich leer ist. Also das konzentriert sich auf, in 10% der Fläche wohnen 80% der Venezolaner. Genau. Dazu sollte man was sagen, weil man ohne, was wir in Bildern sehen, das ist der Caracaso. Es ist ein Volksaufstand von 89 und ohne diesen Volksaufstand kann er eigentlich nicht begreifen, was danach passiert ist, also mit der Regierung Chavez. Es gab ursprünglich eigentlich in Venezuela in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die längste Periode einer formellen Demokratie in Lateinamerika, 40 Jahre Demokratie. Das heißt, da haben sich zwei Parteien nach dem Sturz der Diktatur von 58 gab es auch einen Volksaufstand, die Diktatur damals wurde gestürzt und die beiden Parteien, was könnte man hier vergleichen mit SPD, CDU, das waren die Adecos und Copellanos, haben sich die Macht gegenseitig zugespielt oder haben sich in der Macht respektiert. Das heißt, es gab allgemeine freie Wahlen und man hat sozusagen den Sieg des anderen respektiert. Nichtsdestotrotz gab es aber eine Bekämpfung der Guerilla, es gab sozusagen linke Kräfte, die wurden von diesem Zwei-Parteien-System ausgeschlossen und es kam genauso zu Verschwundenen, so wie man es auch in anderen lateinamerikanischen Ländern hat. Oder hatte. Genau. Und in den 70er Jahren, was man hier als die Erdölkrise bezeichnet, war in Venezuela eher ein Erdölboom. Das heißt, die haben sozusagen mächtig verdienen können. Die Großstädte wurden vollgebaut mit Hochhäusern. Es wurde sich zum Teil verschuldet. Es war keine besonders nachhaltige Politik, die damals gefahren wurde. Wozu es dann in den 80er Jahren beim Fall der Erdölpreise und bei bestimmten, durch auch die Schwächung der OPEC zu einem neoliberalen Anpassungsprogramm kam. Und das hat sozusagen mit dem Caracaso zu tun hier 89. Das heißt, die Regierung hat von einem Tag auf den anderen die Spritpreise hochgesetzt. Die Menschen aus den armen Vierteln, also die riesen Favelas, die sich um die Städte drum lagern, konnten nicht mehr sozusagen in die Innenstadt zum Arbeiten, nur unter schwierigen Bedingungen oder um sehr viel drauf zu zahlen. Und es kam zu Massendemonstrationen, zu Plünderungen und letztendlich hat die Regierung auf die Leute schießen lassen. Es kam zu zwischen 3.000 und 5.000 Toten. Das heißt, es war eine formell demokratische Regierung, aber durch dieses Massaker haben sich Teile der Militärs, die sozusagen entsetzt waren, organisiert und haben versucht, gegen dieselbe Regierung zu putschen. Und dazu gehört halt auch Chavez. Der Putsch hat nicht funktioniert, musste abgebrochen werden, er konnte aber vor die Fernsehkameras treten und konnte die Verantwortung übernehmen, sowas, was sozusagen Politiker in Venezuela nie gemacht haben. Er wurde dadurch berühmt, weil er gesagt hat, er nimmt die Verantwortung auf sich und dass er bis jetzt die Ziele, die sie hatten, nicht erreichen konnte. Und dieses bis jetzt ist auch zu einem geflügelten Wort geworden in Venezuela. Er saß dann 2 Jahre im Knast, hat danach eine politische Bewegung gegründet oder eine Wahlpartei gehabt, mit der er dann 98 gewählt wurde. Genau. Das ist sozusagen alles eine Konsequenz aus diesem Aufstand oder beziehungsweise aus dieser Zwei-Parteien-Herrschaft, die nicht den Interessen der Großteil der Bevölkerung entsprochen hat. In der Regierung Chavez selbst kam es dann zu einem Versuch der Umverteilung dieser Erdölgelder. Das heißt, sie haben zum Beispiel Abkommen gemacht mit Kuba. Da kamen 30.000, sind immer noch vor Ort, 30.000 kubanische Ärzte. Das heißt, Barrio Adentro, Gesundheitsprogramm, Ärzte in die Favelas hinein. Gibt es eine Menge von diesen Misiones, Armutsbekämpfungsprogrammen, was auch sehr stark die die, also es gibt ja so Gini-Koeffizienten und so, die von der UNO, oder es gibt bestimmte Statistiken, die man sich angucken kann. Also auf jeden Fall haben sie stark die Armutsverhältnisse reduzieren können, oder die Schere zwischen Arm und Reich. Genau, das andere sind Alphabetisierungskampagnen. Von der UNESCO wurde Venezuela analphabetenfrei erklärt, Computer für Schulkinder etc. etc. Das ist eine lange Liste. Natürlich war das auch anderen Kräften immer ein Dornenauge. Es war natürlich, sagen wir mal, den Eliten ein Dornenauge und die haben versucht, Chavez zu stürzen. 2002 gab es einen Staatsstreich gegen ihn, der aber nicht funktioniert hat, weil die Leute alles lahmgelegt haben, in die Innenstadt geströmt sind am nächsten Tag und Chavez zurückholen konnten, wieder in die Macht bringen konnten. Danach gab es dann Versuche von der nationalen Bourgeoisie, das heißt von denjenigen, die zwar in dem Staatsbetrieb PDVSA, in dem Erdölkonzern zustätig waren, aber da auch Privilegien genossen, den lahmzulegen, einen Unternehmerstreik anzuzetteln, und alle anderen privaten Industrien haben da auch mitgemischt, und das ist eigentlich die Phase, wo sich die Fabrikbesetzungen einsetzen, also wo es sozusagen begonnen wurde, weil die Arbeiterschaft zwar ausgeschlossen wurde aus den Betrieben, dass sie die Fabriken übernommen haben. Und das ist jetzt sozusagen die Phase ein bisschen, worum es gehen wird, ne? Und alles andere, was danach kommt.